schwarzes Loch. Und trotzdem warst du alles für mich, von den Sternen bis zu zweit unter die Erde. Vielleicht war alles eine Lüge, vielleicht war es das nicht. Zumindest warst du für mich mein Universum. Ich lieb die Stille der Nacht, ich lauf mit Bierchen grad durch die Stadt. Ich hab für niemanden einen Platz in mir, wo Liebe war, ist jetzt Hass. Bitte schieß mich wer Richtung Mars. Du warst meine dunkle Materie, Blick in meine Augen, sie sind leer, aber in deinen funkeln die Sterne. Denn der nächste ist schon da, vom Gasnebel wird er gelenkt. Ich frag mich, wie lang es wohl dauert und wie spät er es erkennt. Ich blick zu, wie ich lüge, um Lüge auf Deck. Sauf mich in den Himmel und sag, ich bin über dich weg. Und jeder vor mir und nach mir, den wirst du abschießen. Denn bei dir kann man nicht landen, bist ein Gasriese. Die Liebe, die ich spür, ist gar nicht wahr. Doch sie zieht mich an wie ein schwarzes Loch. Das, was ich da fühle, ist war nie da. Und sie frisst mich auf wie ein schwarzes Loch. Und trotzdem warst du alles für mich, von den Sternen bis zu zweit unter die Erde. Vielleicht war alles ne Lüge, vielleicht war es das nicht. Zumindest warst du für mich mein Universum. Ich lieb die Action am Tag und häng wieder viel zu früh an der Bar. Die Anziehungskraft zu dir ist so stark und dennoch wirfst du mich aus der Bahn. Und ich lieg schwerelos in deinen Arm, ich weiß, es liegt in deiner Natur. Die Augen pausenlos ohne Schlaf und unter ihnen Ringe wie der Saturn. Du glänzt wie die Sterne, nach denen ich greif und lebst als Parasit in meinem Geist. Ich weiß, du bleibst, da du meine Welt an jedem Tag hier wie Satelliten umkreist. Doch der Glanz wurde Anthrazit mit der Zeit und ich merk zugleich, wie der Druck wächst. Denn die Liebe zu dir, sie steigt, doch bin ich bei dir, dann bleibt mir die Luft weg. Denn du bist mein schwarzes Loch und ziehst mich weiter hin. Nein, erstickst alles um dich im Keim und so hört keiner mich schreien. Die Liebe, die ich spür, ist gar nicht wahr. Doch sie zieht mich an wie ein schwarzes Loch. Das